Apostelgeschichte, Kapitel 19. Es geschah aber, als Apollos zu Korinth war, dass Paulus durchwanderte das obere Land und kam nach Ephesus und fand etliche Jünger, zu denen sprach er: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie sprachen zu ihm: Wir haben noch nie gehört, dass ein Heiliger Geist ist. Und er sprach zu ihnen: Worauf seid ihr dann getauft? Sie sprachen: Auf des Johannes Taufe.